könnte mir doch bald so wohl geschehn, dass ich den Tod, das Ende aller Not, in meinen Gliedern könnte sehn. Ich wollte ihn zu meinem Leibgedinge wählen und alle Stunden nach